Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich, sagen zu können, dass ich gerade aus dem Gym komme. Wie ihr ja mitbekommen habt, hatte ich mir diese Rückenverletzung zugezogen oder einen Nerv eingeklemmt hier im unteren Rücken. Und deswegen konnte ich die ganze letzte Woche nicht trainieren. Und ich habe mir dann auch letzte Woche Montag oder Dienstag habe ich mir das zugezogen. Und ich habe mir dann auch, oh, was ploppt denn hier auf? Ich habe mir dann auch die ganze letzte Woche inklusive Wochenende wirklich als Auszeit genommen, als Rest Week quasi, habe kein Training, kein Sport, gar nichts gemacht. Es hat sich jetzt wunderbar erholt, deswegen konnte ich jetzt heute wieder Rücken trainieren. Das Einzige, wo es noch so ein bisschen gezwickt hat, war jetzt beim Kabelzug rudern, also wenn man das dann schön in den Rücken reinzieht, habe ich gemerkt, dass man unten an den unteren Rücken im Lendenwirbelbereich schön stabil halten muss. Und wenn ich da so ein bisschen Kraft reinbringen muss, dann hatte ich nochmal so einen leichten stechenden Schmerz. Aber im Wesentlichen war alles möglich, musste ich gut konzentrieren. Aber vom Schmerzlevel bin ich nur noch auf 3%, würde ich mal vorsichtig sagen, oder 2% von dem, was ich am Beginn war. Das war also wirklich schlimm. Sorry. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt wieder weg ist, ich jetzt wieder Sport machen kann und freue mich auch schon richtig. Ich wollte ja eigentlich auch heute Morgen joggen gehen, aber es hat in Strömen geregnet und deswegen habe ich das einfach ausfallen lassen. Das mache ich dann morgen früh und dann geht es auch morgen wieder im Gym weiter mit Brust. Heute war Rücken, dann Brust, dann Mittwoch Beine, Arme, Schultern, Bauch, dann wahrscheinlich wieder Rücken und so marschiere ich da wieder durch. Oh, mit ein bisschen mehr Bewusstsein jetzt, dass ich auf den unteren Rücken verstärkt Acht gebe. Also wirklich, ja, das war nochmal eine Lektion, die ich brauchte. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, wenn man die rote Pille oder wenn du die rote Pille genommen hast, gibt es keinen Weg mehr zurück. Würde ich mal so in den Raum stellen. So ist es nämlich nach meinem Verständnis. Also nachdem ich jetzt die rote Pille genommen hatte und also das Wissen sich in mir breit gemacht hat über Female Nature, über die Dynamiken dazwischen und so weiter, also nachdem ich die rote Pille vollends verinnerlicht hatte, war für mich völlig klar, jetzt beginnt ein komplett neuer Lebensabschnitt. Es gibt keinen Weg mehr zurück für mich in alte Denkmuster. Also die blaue Pille kann sich in mir nicht mehr ausbreiten. Das ist nicht mehr möglich. Selbst wenn ihr die Dinger den ganzen Tag in mich reinstopfen würdet, die Red Pill in mir ist so stark, da bin ich immun gegen. Also die blaue Pille könnte so dick sein wie mein Gymnastikball da, die hätte keine Wirkung mehr auf mich. Das Einzige, was vielleicht funktionieren würde, wäre das Blitzdingsen hier von Man in Black. Andernfalls ist das nicht mehr möglich. Also ich kann das, was ich gesehen und was ich verstanden habe, nicht mehr unverstanden und ungesehen machen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Ich sehe die Red Flags der Frauen. Ich sehe die Dynamiken dazwischen. Ich sehe das Ganze, die ganze Manipulation, das Gaslighting. Ich sehe den Narzissmus, wie opportun sie sich verhalten, dass es ihnen nur um sich selber geht. All diese Dinge sehe ich. In jeder kleinen Nuance. Also nur mal ein kleines Beispiel von gestern, also wirklich hochinteressant. Ich habe hier, da, genau da, also hier hinter mir ist ja das Wohnzimmer. Ich habe wie gesagt kein Sofa, ich brauche keins, ich sitze nur hier, arbeite. Draußen steht mein Auto, da ist mein Schlafzimmer. Und sonst sitze ich da am Esstisch oder mache hier zwischendurch ein bisschen Sport oder sitze hier am PC und andernfalls lege ich mich ins Bett und penne. Das ist jetzt nicht unbedingt hier die Traumbude, wo man jetzt hier irgendwelche Damen zu sich nach Hause einladen kann zum Daten, um da irgendwas herzumachen. Aber das ist auch absolut überhaupt nicht meine Absicht. Also nichts liegt mir ferner als das, irgendwie eine Frau zu beeindrucken. Also überhaupt kein Interesse dran. Wenn man das machen wollte, müsste ich jetzt natürlich ein bisschen Geld ausgeben für ein Sofa, für eine dicke Glotze und alles so ein bisschen stimmig machen. Aber wie gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Da ist das Schlafzimmer, da darf sie sich bücken, mit dem Kopf immer tiefer als den Hintern. Und nach 3 Stunden muss sie dann auch wieder ihren Weg gehen. Ja, was ich sagen wollte. Da ist meine Küche, da. Und ganz tolles Beispiel. Für Blue Pillar hätte jetzt, dem wäre der Mund gestern runtergefallen, hätte gedacht, oh toll, toll, toll. Der Red Pillar hat natürlich, so wie ich es bin, hat sofort gesehen, was da los ist. Gestern parkt, war ich in der Küche, habe mir was zu essen gemacht und dann parkte ihr direkt vor meinem Küchenfenster. Wie gesagt, ich bin hier im Erdgeschoss, parkte direkt vor meiner, für den Nachbarn, also parkte direkt vor meinem Küchenfenster ein Audi A1 mit einem jungen, hübschen Mädchen. So Mitte 20. Wunderhübsch. Muss man wirklich sagen, schlank. Viel Holz vor der Hütte, sah aus wie eine Sanduhr, schön Hintern. Also, die hat definitiv auch mal ein Fitnessstudio von innen gesehen und hat ihren Körper dementsprechend ein bisschen geformt und sah wirklich toll aus. Sie stieg aus und mein Fokus war sofort auf ihrem Körper, auf dieser engen Kleidung, die sie anhatte. Sie hatte eine Jacke an, darunter hatte sie so ein enges Oberteil. Also, man konnte direkt sehen, okay, die Form passen. Also, das ist wirklich das, was den Mann, was die Biologie des Mannes anspricht, wo er sagt, okay, das ist eine Frau, wo ich sagen würde, die ist vom Körper her, war die also auf jeden Fall ich würde sagen, eine 9 war sie. Müsste man natürlich sich genauer nochmal angucken, aber eine 8 bis 9 war die auf jeden Fall, also die war heiß. Und kaum habe ich meinen Blick angehoben, also wir Männer, wir sind ja visuelle Wesen, also ich habe den Körper abgecheckt, innerhalb von einer Sekunde habe ich gesehen, okay, Form passen, Beine passen, Arsch passt, Taille passt, Vorbau passt, alles wunderschön, schön schlank, schön prall, so wie ich das mag, klein und leicht und trotzdem kräftig. So, und dann gucke ich hoch in ihr Gesicht und ich habe die Hölle in ihren Augen gesehen, wie genervt sie war. Sie hatte so einen kleinen Hund, so einen Chihuahua oder sowas. Der wollte nicht gleich raus aus dem Auto. Wie sie dann, den Namen von dem Hund, jetzt komm raus. Und ich gucke in ihr gestresstes Gesicht. Völlig, ich sehe die Unzufriedenheit, ihre Gestresstheit, First World Problems. Sie steigt aus einem wunderschönen Audi A1 aus, Traumauto hier in der First World für junge Mädchen. Ich meine, gut, es ist zwar nur Polo-Klasse, für mich ist das jetzt kein vernünftiges Auto, aber es fährt auch und es ist was Hochwertiges. Manche müssen einen alten, verrosteten Polo fahren. Die hatte auf jeden Fall was der neueren Kategorie. Sie hat einen kleinen Hund, sie war top gekleidet, hat tolle hohe Schuhe, also an Geld mangelte es ihr nicht, zumindest von ihrem Auftreten her, und trotzdem ist sie unzufrieden. So, und diese Unzufriedenheit in ihrem Gesicht hat sie so wahnsinnig hässlich wieder gemacht in der Sekunde, als ich gesehen habe, wie sie den Hund, jetzt komm, wir wollen jetzt, und wie unzufrieden sie überhaupt mit der Situation war, dass es sie überfordert hat, einfach aus ihrem Auto auszusteigen, und wie angewidert sie und gestresst sie war, hat sie so unglaublich hässlich gemacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, damals als Bluepiller hätte ich das gar nicht so wahrgenommen, dann hätte ich vielleicht gesagt, ah, sie ist gestresst oder sie ist so oder so. Nein, sie wird immer in solchen Situationen so reagieren, das ist völlig logisch. Sie ist ein unzufriedenes Wesen. Das habe ich jetzt natürlich verstanden. So, nur mal so ganz kurz als kleine Schleife mal, um das einfach mal, früher hätte ich wirklich gedacht, wenn ich aus dem Fenster gehe, oh, hübsches Mädchen, hätte ich sogar noch mal hinterher geguckt. In dem Moment, wo als ich ihr Gesicht gesehen habe, war das für mich wirklich abgehakt. Ich meine, es wäre für mich sowieso abgehakt gewesen, weil es gibt für mich kein Ziel mehr, das ich mit einer Frau gemeinsam erreichen kann und will. Da ist der Saft, das Auspressen nicht wert. Aber nur mal so, wie man als Redpiller sofort ausgemacht hat, okay, hübsch, aber trotzdem nicht zu gebrauchen für gar nichts, bringt nur Unzufriedenheit und Unglück, kann man nichts mit anfangen. Also für mich war wirklich klar, als ich die Redpill dann verinnerlicht hatte, ich habe die Redpill final verinnerlicht, also ich war schon immer so ein bisschen, ich war zwar Bluepill, aber ich hatte so Alpha, also Alpha bin ich auch, aber ich hatte immer wieder so kleine Redpills verstanden, so zwischendurch. Dass mit den Weibern irgendwas nicht stimmt, das war mir immer irgendwie klar. Und deswegen habe ich auch den ein oder anderen Shit-Test bestanden, einfach aus meiner Natur heraus, dass ich dann gesagt habe, du hast mich verstanden. Und auch teilweise sehr dominant war bei dem ein oder anderen Shit-Test, wie ich auch zuvor schon mal gesagt habe. Damit habe ich viel bestanden bei den Frauen. Ich habe auch viel nicht bestanden, weil ich einfach nicht wusste, dass es so den sogenannten Shit-Test gibt. Das war mir so nicht bewusst. Und deswegen bin ich auch bei dem ein oder anderen dann auch durchgefallen. Aber als ich dann wirklich die Red Pill verinnerlicht hatte und die ganzen Informationen wirklich verstanden hatte, war für mich völlig klar, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und von da an war auch klar, und das hat mir meine Ex ja auch bestens beigebracht, die war ja auch nicht gesprächsbereit. Also sie war nicht der Logik verpflichtet. Das sind Frauen. Sie sind nicht der Logik verpflichtet und dementsprechend sind sie für logische Argumente auch nicht zugänglich. Und in dem Moment, als ich verstanden hatte, dass ich mit Logik, also mit logischen Argumenten mir die Zähne an der ausbeiße zum Beispiel, war für mich auch klar, und dass jede Antwort, die sie mir gibt, eigentlich kaum was mit dem Thema zu tun hat. Oder beziehungsweise, dass sie immer von dem Thema wegfliegt, das kennt ihr mit Sicherheit. Ihr wollt diesen Punkt mit der Frau besprechen, diesen Punkt. Und sie bringt einen anderen Punkt. Sie beschämt euch, sie gaslightet, sie manipuliert, um von diesem Punkt wegzukommen. Sie will immer wieder von diesem Punkt wegkommen. Und da zweifelt man irgendwann an seiner geistigen Gesundheit. Also man muss ja, und da habe ich ja natürlich auch mein Mind trainiert, wie mein Bizeps quasi in diesen Gesprächen mit ihr, dass ich das immer wieder zurück auf diesen Punkt gebracht habe. Aber wie anstrengend das ist. Ich muss immer wieder zurück, wo sie plötzlich im Gespräch hingeflogen ist, wo man nie hin wollte. Das hat mit unserem Thema überhaupt nichts zu tun. Und das dann wieder zurückzuholen zum Ursprungspunkt, um mit ihr diesen Punkt zu besprechen, den Fokus wieder auf diesen Punkt zu legen, wie anstrengend und unmöglich das quasi ist. Ich hatte sie aber schon mal einmal in einem Gespräch und ich weiß, man soll mit Frauen nicht diskutieren, es bringt nichts. Es ist aber ein Fallstrick, wenn man als Bluepiller quasi eine Beziehung beginnt, dann ist man in dieser Beziehung drin und wenn man dann sich gegenseitig existenziell verwickelt hat, hilft es ja nichts, dann muss man ja mit dem Gegenüber auf irgendeine Art und Weise sprechen, um eine Lösung zu erzielen. Mir ist es ja verboten, mich durchzusetzen auf andere Art und Weise, also muss ich es ja im Gespräch. Und da ich ja ein Großteil Blue Pill war, war ich mir über die finalen Zusammenhänge gar nicht im Klaren, dass ich der Frau das und das sage und dass ich eigentlich hätte nie mit ihr zusammenziehen sollen und so weiter. Aber dann ist man ja in dieser Situation drin und dann will man mit ihr ja auch was klären. So, ich hatte es jetzt tatsächlich einmal geschafft, dass ich, das hat mich an den Rand des Herzinfarktes getrieben, wirklich an innerlicher Wut und Verzweiflung. Aber ich habe es irgendwann geschafft, sie so weit in die Ecke, also, oder beziehungsweise, dass meine Argumentation so stark war, dass sie am Ende sogar zugeben musste, dass sie zu 85% schuld ist. Also sie hat irgendwann mal 2018 zugegeben, dass zu 85% alle unsere Probleme aufgrund ihres Unverständnisses und ihres Handelns zurückzuführen sind. Und das war natürlich mal ein gewaltiger Erfolg für mich, dann mal, dass sie das wirklich zugegeben hat. Da habe ich gedacht, okay, wenn sie das jetzt erkannt hat, dann braucht sie ja jetzt nur noch sich dementsprechend reumütig zu verhalten, den Weg der Schande zu gehen und das einzusehen und sich dann zu fügen, weil sie ja jetzt verstanden hat, so dachte ich zumindest 2018, dass sie, also weil sie ja selber zugestanden hat, zu 85% haben wir alle Probleme, die wir haben, aufgrund ihres Handelns, ihres Denkens und ihres Tuns. Und trotzdem war das kein Grund für sie, sich reumütig zu verhalten, sich demütig zu verhalten, sich, man merkte es ihr nicht mehr an. 2 Tage später, ja, sie hätte es ja jetzt zugegeben und damit war das für sie auch abgehakt. Nein, das ist überhaupt nicht abgehakt, weil wenn man jetzt beginnt der Weg der Wiedergutmachung. Das war für mich eigentlich völlig klar, dass man, wenn man nach 6 Jahren Beziehung, nee, nicht nach 6 Jahren, das waren ja schon 7 Jahre, ja. Wenn man nach knapp 6, 7 Jahren Beziehung dann zugibt, dass man schuld ist an allen Problemen, dann muss man ja auch den Weg der Wiedergutmachung gehen. Den Weg der Sühne. Und nicht einfach sagen, okay, ich habe es jetzt zugegeben, jetzt habe ich es zugegeben und jetzt kann ich weitermachen wie gestern. Nein, nein, nein, so funktioniert das nicht. Und als ich das dann endlich verstanden habe, dass selbst wenn sie es zugibt, quasi, wenn sie einen ganz kurzen Moment der Logik hatte, wo sie selber kurz verstanden hat, dass es so ist, hat sie es trotzdem nicht verstanden. Und als ich das verstanden hatte, dass selbst wenn sie etwas versteht, es nicht versteht, zum Beispiel, das war eins von tausenden Red Pills, die sie mir ins Gesicht geworfen hat, habe ich verstanden, das macht absolut keinen Sinn. Und als sie wirklich bei jeder Situation habe ich plötzlich gemerkt, es ist Female Nature, es ist einfach so. Und ich kann mich dann nur aufreiben, ich kann nur Probleme haben, meine Freiheit, mein Frieden, unbezahlbare Dinge. So, ich bin jetzt, wenn ich das Video fertig habe, so, ich habe gearbeitet heute Vormittag, ich war beim Sport, ich habe ein Video gemacht für mich, um das loszuwerden, um euch das mitzugeben, was mir sehr viel bedeutet, weil wie gesagt, wenn wir den einen oder anderen Mann davon retten können, von der Plantage, dann ist das schon eine wahnsinnige Sache. Und das bedeutet mir dann auch sehr viel, weil es gibt ja diese sogenannten Täter-Opfer-Dynamiken, bei schwachen Menschen oder auch bei starken Menschen, ich weiß es gar nicht genau, aber es ist halt wirklich so, wenn einem Ungerechtes geschieht, kann es passieren, dass dieser Mensch Ungerechtes weitergibt. Und das sind diese Täter-Opfer-Dynamiken. Dann haben wir wieder jemanden, dem Ungerechtes geschieht, der wiederum anderen Ungerechtes tut. Und dadurch hört das halt nie auf. Und deswegen denke ich, sind diese Videos auch so wichtig, um solche Ketten einfach mal zu durchbrechen. Und wenn es ein Mann erkennt und sagt, okay, ich bin jetzt 28, die will mich jetzt heiraten, die will jetzt mit mir ein Haus bauen. Und wo führt das eigentlich hin? Wo führt das eigentlich hin? Und wo das hinführt, ist klar. Da muss man nur den Content der MGTOW Content Producer und der Red Pill Content Producer gucken und dann versteht man das auch. Man muss nur open-minded an die Sache rangehen und dann versteht man auch, was da gesagt wird. Und was ich sagen wollte, also MGTOW ist für mich Freiheit. In dem Moment, wo ich jetzt verstanden, also die Red Pill wirklich, also MGTOW ist die logische Konsequenz der Red Pill. Wenn man das verstanden hat, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als seinen eigenen Weg zu gehen. Man kann ja nicht mehr in die nächste Beziehung gehen mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Das ist nicht mehr möglich. So, ich kann keine Frau mehr pleasen, ich kann keine Frau mehr zu Ikea fahren, ich möchte keine Frau mehr glücklich machen, ich möchte mit ihr auch nicht mehr diskutieren, ich möchte mit dem, was sie von sich gibt, mit ihrem ganzen BS, dann möchte ich nichts mehr zu tun haben, das ist ihr Problem. Meine Ex hat mich neulich auch wieder geschittestet, dann war ich da und dann ging es darum, dann hatte sie irgendwie so einen Sack bestellt, 40 Kilo Pferdefutter. Und dann sagte sie zu mir, als wir beide mit den Hunden nach hinten gegangen sind, ja, dann kannst du jetzt mal wenigstens mal den Sack tragen. Ich sage, pfff, sag ich, du kannst deinen Sack schön selber tragen, sage ich zu ihr. Jeder trägt seine Lasten selber, sage ich zu ihr. Früher hätte ich den Sack genommen, klar, trage ich für meine Freundin oder irgendeine Frau, hätte ich wahrscheinlich gemacht, um eine Frau zu helfen. Klar, okay, du bist die schwache Frau, ich trage den Sack, wie es, das ist Sir Simpelot-Style. Das ist also wirklich unglaublich. Und deswegen ist MGTOW wirklich Freiheit und Frieden, wenn man das verstanden hat. Ich trage für keine Frau ihren blöden Sack, den kann sie schön selber tragen, ob sie es mit der Schubkarre macht oder mit vier anderen Weibern, das ist alles nicht meine Baustelle. So, ich habe ja jetzt gemerkt, wie schnell man sich den unteren Rücken wegknackst, warum soll mir das passieren? Mir soll es gut gehen. Es geht mir um mich, genauso wie es der Frau um sich geht. Ich möchte lieber, dass zwei Frauen für mich hier meinen Umzug, wenn ich irgendwie sowas mache, trage. So, mir ist es völlig egal. Die Frauen sollen sich für mich schinden. Die Frauen sollen für mich alles schleppen, was ich hier habe. Ich will gar nichts schleppen. Ich will nur daneben stehen und zeigen, trag das von da nach da, trag das von da nach da. So einfach funktioniert das. So, und wenn nicht, dann mache ich meine Sachen halt selber. Aber ich trage für Frauen gar nichts mehr. Frauen können für mich was tun. Frauen sollen mir das holen, sollen das für mich wegbringen, so wie ich das will. So, ja, das ist halt, wenn man jetzt wirklich dann die rote Pille auch verstanden hat, dann ist man auch wirklich frei. Und auch diese Freiheit, die ich jetzt habe, ich bin jetzt das erste Mal aus einer Beziehung draußen und ich will nicht mehr daten. Vorher habe ich immer gedacht, oh, ich brauche wieder eine Freundin und wollte irgendwie wieder irgendwen kennenlernen und die Biologie im Mann ist ja auch sehr stark. Und das kann ich jetzt alles voneinander trennen. Also da bin ich frei. Deswegen, da führt auch kein Weg mehr zurück. Das Interessante ist aber auch dieses Kollektiv, also ich sag mal dieses Borg-Kollektiv. Ich weiß nicht, ob ihr Star Trek kennt. Da gibt es diese Borg, da gibt es eine Königin. Und die anderen Borg, also die anderen, die zu dieser Spezies gehören, die gehören diesem Hive-Mind an. Also die haben ein Kollektivbewusstsein. Und so kommt mir das mit den Frauen auch vor. Wenn ich mich mit meiner Schwester unterhalte oder mit meiner Mutter unterhalte oder mit meiner Oma unterhalte oder mit irgendeiner Bekannten unterhalte oder mit einer älteren Dame, die ich sehr gut kenne, unterhalte, das ist unglaublich, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, wie die aus diesem Hive-Mind, also aus diesem Kollektivbewusstsein sprechen. Wenn ich denen sage, wenn die fragen, ja, dann findest du doch bestimmt bald eine neue Freundin. Ja, und wie die das dann immer erzählen. Und ich sage, nee, ich will gar keine mehr finden, weil das läuft ja wieder nach dem gleichen Schema und da spielen sich wieder die gleichen Dinge ein. Und wo soll das überhaupt hinführen? Also ich bin froh, dass ich alleine bin. Ja, das sagst du jetzt? Nee, das sage ich nicht nur jetzt, das sage ich auch dann. Ja, also die verstehen überhaupt nicht, wovon ich rede. So, deswegen brachen die Gespräche mit denen auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber die können sich das nicht vorstellen, die Frauen, dass es Männer gibt und da bröckelt bei denen alles zusammen. Das wollen die nicht hören. Dass es Männer gibt, die sagen, ich brauche euch nicht mehr. Und eure Magie wirkt auf mich nicht mehr. Und das ist Freiheit. Männer, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns morgen. Tschüss.